Future Beats Later. Erste Date, Blattern, ich hab Taser mit. Rote Augen, Superman, Laserblick. Makarov, Fledermaus, Ledergriff. Cobra Biss, Donnerblitz, Lebergift. Die Erde bebt, wenn ihr Halsdauer macht. Kopfjagen, Kopfschaden, dauerhaft. Muskelpass, Herkules, Dauerlast. Polymer, Asterix, Celidin, Zaubertrank. GPS, Fahrerflucht, Bettmobil. Im Kopf sind Melodien, im Kofferraum liegt Wolverine. Purple Queen, Brooklyn White, Eule schreit durch der Nebel. Hexe, Ekel, ey zu Gretel. Ich hab Appetit, kutschige PG wegen Satellit. Wärmebildkamera, was für Hype, ich bin heiß. Alles um mich nur Metall, ich hab Appetit, ich werd aggressiv. Kutschige PG wegen Satellit. Wärmebildkamera, was für Hype, ich bin heiß. Alles um mich nur Metall, ich hab Appetit, ich werd aggressiv. Kutschige PG wegen Satellit. Loco Flex, Dicker, fahre schnell, gib Gas. Kawasaki Ninja, kaputt am Brettern, hol dein, gib Gas. Papa will das im Star, gib Kick down, baller mich hoch in die Glas. Lusche Upa, gib Gas, so weg, mach mein Bass. Bin Ferrari F40, gib mich dick, gib mich lustig. Hayabusa, Kaffa Kuba, Race, Bruder, du bist der Bermuda. Formel 1, full Gas am Kuda, keine Coca Lines, du bist Maracuja. Kutschige PG wegen Satellit. Wärmebildkamera, was für Hype, ich bin heiß. Alles um mich nur Metall. Ich hab Appetit, ich werd aggressiv. Kutschige PG wegen Satellit. Wärmebildkamera, was für Hype, ich bin heiß. Alles um mich nur Metall. Ich hab Appetit, ich werd aggressiv. Kutschige PG wegen Satellit. Full Speed mit dem Blick auf die Turbine. Überfall auf den Kurier, nachmittags um 4, alles kann passieren. Ja, ich hab ADHS, ich bin fresh, mach Fälle im New West. Lambo Huracan, mach Bali, lande klar. Sandra Capital auf die Azepat. Du fickst Mutter sowieso. Fickst ein Domino. Das sind tausendmal ein Milliliter. Scheiß, gib mir wieder! Ich hab Appetit, kutschige PG wegen Satellit. Wärmebildkamera, was für Hype, ich bin heiß. Alles um mich, nur Metall.